Fatime von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Fatime, Kantate. Es sprach der Tod zu seinen fahlen Pferden: Ich wittere Glück, es gibt noch Glück auf Erden. Wie viel auch Hass und Hader herrscht hienieden, ich spüre Herzlichkeit, ich rieche Frieden. Ein Daumenschlag, ein Pfiff aus seinem Munde, und beutegierig gröhlten seine Hunde. Unwirsch erklettert er den Sichelwagen, packte die Zügel und mit tollem Sprung ließ er den ungestümen Sechsspann jagen, vom Wildspitz nieder in die Dämmerung. Der Sturm erschien auf seinen Geierruf, der Föhn erfasste heulend seine Schürze, und wo den Boden schlug der Rosse Huf, rollten Lawinen, schäumten Wasserstürze. In Goldau hemmt er schnuppernd seine Fahrt, spähte gen Brunnen, horchte gegen Art. Dann plötzlich lenkt er steifen Blicks den Flug in weitem Bogen um den See nach Zug. Ich weiß ein Haus in Lilien und Levkojen, wo Kummer Tränen, Scherz Verständnis findet, wo Geisteswert mit Güte sich verbindet, helvetische Kraft mit Wohllaut von Savoyen, ein Herd der Poesie, ein Heim der Kunst, und alles Ungemeine steht in Gunst. Kennst du von keinem Stachel aus zu merzen den Spruch am Tor: Hier wohnen große Herzen. Hier spann er aus, warf sich aufs Sattelross, ritt durch den Garten um das Erdgeschoss. Mutter, wo ist die liebste Tochter dein? Sie lallt im Schlaf, oben im Kämmerlein. Schwestern, wie tu ich euch am meisten weh? Sie stammelten: Verschone, Fatime! Jetzt klemmt er seine Knie, verhielt die Zügel, stemmte die Fersen, bäumte sich im Bügel, und während unterm Kies im Gartenflur die Rüden kratzten eine blutige Spur und Geifern dem Spalier mit giftigem Schnauben der Hengst die Nüstern wühlte durch die Trauben, schob er, sich türmend auf dem Sattelknopf, durchs Blumenfenster seinen Raubtierkopf. Und siehe da, im Winkel der Kemnate, das fromme Kind im bräutlichen Ornate, auf ihrer weißen Stirn der Jungfernkranz, das Angesicht beseelt von Hochzeitsglanz. Sie sah den Unhold das Gemach verdüstern, und betend hub sie an, im Traum zu flüstern: Gott weiß, ich habe Pflicht und Recht geübt, mit Vorsatz keinen Menschen je betrübt. Ein wenig Leben unterm Sonnenschein, soll das zu viel verlangt gewesen sein? Doch much ich nicht, stets anders mir geschrieben. Gott spend euch Kraft und Trost, lebt wohl, ihr Lieben. Schnell malt er auf den Sims mit schwarzem Stift grinsend ein Zeichen in verruchter Schrift. Dann taucht er unter, und verschwunden kaum krähte der Hahn. Es wisperte der Morgen, Lichtnebel huschten leise durch den Raum auf bunten Socken. Hinterm Fries verborgen nickte des Tages goldner Lockenschmuck, und alles schien ein wesenloser Spuk. Und so geschah es, nie werd ich vergessen den schauerlichen Chor der Totenmessen, das heiße Schluchzen, den Verzweiflungsschrei und höhnisch lachten Berg und See dabei. Ich sah die Sonne der Natur sich schämen, und Welt und Himmel schienen Trug und Schämen. Ende von Fatime, aufgenommen von Sonja.